Eines Abends, spät in der Zukunft. Am Tisch sitzt ein zermürbter alter Mann. Krapp. Welkes Gesicht. Wirres graues Haar. Unrasiert. Sehr kurzsichtig. Schwerhörig. Gichtige Finger. Speckige schwarze Hose, die ihm zu kurz ist. Schmieriges weißes Hemd, am Hals offen, ohne Kragen. Krapp legt die Arme um seinen Körper. Schaudert. Steht mühsam auf. Geht zum Tischende. Öffnet die Schublade. Eine große Banane heraus. Besieht sie und beginnt mit langsamer, genießerischer Bewegung die Banane zu schälen. Lässt die Schale auf den Boden fallen, beißt gierig ab. Er geht ein paar Schritte ins dunkle Zimmer, kommt zurück an den Tisch, ins grelle Licht. Er tritt auf die Schale, rutscht. Fällt beinahe, findet wieder Halt. Er blickt vor sich hin, schließt die Augen, senkt den Kopf, geht zur Schublade und nimmt eine zweite Banane heraus. Er wendet ruckartig den Kopf zu einem Vorhang hinten im Dunkel, wirft den Rest der Banane weit hinter sich und schlurft hastig hinter den Vorhang. Taucht sofort wieder auf, trägt ein dickes Register, legt das Buch auf den Tisch, geht wieder hinaus, kommt mit einem Stapel von Blechdosen und Tonbändern zurück. Schleppt ein schweres Bandgerät heran. Stöpselt es ein. Thank you. setzt sich hinter den Tisch und reibt sich die Hände. Beginnt im Buch zu blättern. Schachtel 3, Spule 5. Spule. Schachtel 3, 4, 2, 9. Mein Gott. 7. Das kleine Luder. Schachtel 3, Spule 5. 5. Ach, die kleine Range. Spule 5. Schachtel 3, Spule 5. Spule. Mutter, endlich in Frieden. Der schwarze Ball. Schwarze Ball? Das dunkle Dienstmädchen. Leichte Besserung der Darmtätigkeit. Denkwürdiges. Was? Äquinoctium. Denkwürdiges Äquinoctium. Denkwürdiges Äquinoctium? Abschied von der Liebe. »39 Jahre heute, kerngesund wie eine Eiche.« »39 Jahre heute, kerngesund wie eine Eiche.« abgesehen von meiner alten Schwäche. Und intellektuell höchstwahrscheinlich auf dem Kamm der Welle oder beinahe. Feierte das verhängnisvolle Geschehnis wie in den letzten Jahren ruhig in der Weinstube. Keine Menschenseele. Saß mit geschlossenen Augen am Feuer, die Spreu vom Weizen sondernd. Kritzelte einige Notizen auf die Rückseite eines Briefumschlags. Froh, wieder in meiner Bude zu sein, in meinen alten Klamotten. Habe gerade, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, 3 Bananen gegessen und mich nur mit Mühe einer 4. enthalten können. Gift für einen Mann in meiner Verfassung. Schluss damit. Das neue Licht über meinem Tisch ist eine große Verbesserung. Bei all der Dunkelheit um mich herum fühle ich mich weniger allein. Gewissermaßen. Gern stehe ich auf und gehe darin umher und dann wieder hierher zurück. Zu mir. Krapp. Der Weizen. Was mag ich nur damit meinen? Ich meine, ich nehme an, dass ich die Dinge meine, die noch der Mühe wert, wenn all mein Staub sich gelegt hat. Ich schließe die Augen und versuche, sie mir vorzustellen. Außerordentliche Stille heute Abend. Ich horche und höre keinen Laut. Die alte Miss McGlom singt immer um diese Stunde. Heute Nacht jedoch nicht. Lieder aus ihrer Mädchenzeit, sagt sie. Schwer, sie sich als Mädchen vorzustellen. Fabelhafte Frau jedoch. Aus dem Connacht, scheint mir. Werde ich singen, wenn ich so alt bin wie Sie, falls ich je so alt werde? Nein. Habe ich als Knabe gesungen? Nein. Habe ich je gesungen? Nein. Habe gerade ein altes Jahr abgehört, blindlings herausgegriffene Fetzen. Ich habe es nicht im Buch nachgeprüft, aber es muss mindestens 10 oder 12 Jahre her sein. Zu der Zeit muss ich noch dann und wann mit Bianca in der Kidder Street gelebt haben. Gut davongekommen, mein Gott nochmal. Hoffnungslose Angelegenheit. Nicht viel über sie, nur eine Verherrlichung ihrer Augen. Ganz begeistert. Ihrer Augen. Ich sah sie plötzlich wieder. Unvergleichlich. Naja. Schauerlich, diese Ausgrabungen, aber... Sie sind mir oft eine Hilfe, bevor ich mich anschicke, von neuem Rückschau zu halten. Kaum zu glauben, dass ich jemals dieser junge Dachs war. Diese Stimme. Mein Gott. Und die Sehnsüchte. Und die Vorsätze. Vor allem weniger zu trinken. Statistiken. 1700 Stunden von den 8000 und so und so viel Verflossenen ausschließlich in Kneipen verplempert. Mehr als 20%, sagen wir 40% seines Lebens im wachen Zustand. Pläne für ein weniger aufreibendes Geschlechtsleben. Letzte Krankheit seines Vaters. Erlahmen der Jagd nach Glück. Völliges Versagen der Abführmittel, Hohngelächter über das, was er seine Jugend nennt und Dankgebete dafür, dass sie vorbei ist. Missklang hier. Schatten des Opus Magnum. Unmut. Schließlich Ankläffen der Vorsehung. Was bleibt von all diesem Elend? Ein Mädchen in einem schäbigen grünen Mantel auf einem Bahnsteig. Nicht? Wenn ich auf das... Schleichen am Himmel. Vergangene Jahr zurückschaue und es hoffentlich schon ein wenig im Licht meiner alten zukünftigen Augen sehe, so ist da natürlich das Haus am Kanal, wo Mutter im Sterben lag, im Spätherbst nach ihrem langen Wittibtum. Und die... Im Sterben lag, im Spätherbst nach ihrem langen Wittibtum. Und die... oder Stellung einer Person, die Witwe oder Witwe ist oder bleibt. Ist oder bleibt. Dichter Witwenschleier, auch beim Tier, besonders bei einem Vogel, der Witwen- oder Webervogel. Schwarzes Gefieder des Menschen. Der Witwenvogel. Bank am Wehr, von wo aus ich ihr Fenster sehen konnte. Dort in dem scharfen Wind saß ich und harrte auf ihr Ende. Kaum eine Menschenseele. Nur ein paar Vertraute. Dienstmädchen, Kinder, Greise, Hunde. Ich kannte sie schließlich recht gut. Oh, nur von Ansehen, meine ich natürlich. Ich erinnere mich besonders an eine junge, dunkelhaarige Schönheit. Ganz in gesteiftem Weiß. Ein unvergleichlicher Busen. Sie schob einen hohen Kinderwagen mit schwarzem Verdeck, einen traurigen Kasten. So oft ich nach ihr schaute, hatte sie ihre Augen auf mich gerichtet. Als ich mich jedoch erkühnte, sie anzusprechen, ohne ihr vorgestellt zu sein, drohte sie, einen Polizisten zu rufen. Als ob ich es auf ihre Tugend abgesehen hätte. Was für ein Gesicht sie hatte. Diese Augen. Wie Chrysolite. Naja. Dort saß ich als... Der Vorhang herunterging, einer jener schmutzig braunen Rollos, während ich gerade für einen kleinen weißen Hund einen Ball werfen wollte. Es traf sich so. Ich blickte zufällig auf und da war es soweit. Endlich alles aus und vorbei. Ich blieb noch einen Moment mit dem Ball in der Hand sitzen, während der Hund danach jappte und tappte. Momente. Ihre Momente, meine Momente, des Hundes Momente. Schließlich reichte ich ihm den Ball und er nahm ihn ins Maul. Sachte, sachte. Einen kleinen, alten, schwarzen, harten, massiven Gummiball. Ich werde ihn in meiner Hand fühlen bis zu meinem Sterbetag. Ich hätte ihn behalten können, aber ich gab ihn dem Hund. Naja. Spirituell ein Jahr tiefer Schwermut und Not. Hm? Bis zu jener denkwürdigen Nacht im März. Am Ende der Mole, im heulenden Wind. Ich werde es nie vergessen. Als mir plötzlich alles klar wurde. Die Erleuchtung. Endlich! Das meine ich heute Abend vor allem feststellen zu müssen im Hinblick auf den Tag, an dem mein Werk vollbracht und in meinem Gedächtnis vielleicht überhaupt kein Platz mehr für das Wunder, für Wunder. Das Feuer, das es entzündete. Ich sah damals plötzlich ein, dass der Glaube, der mich mein ganzes Leben geleitet hatte, nämlich... Glauben! Gewaltige Granitbrocken und der Gischte im Licht des Leuchtturms emporspritzte. Und der Windmesser, der wie ein Propeller herumwirbelte, mir endlich klar, dass das Dunkel, mit dem ich immer gekämpft hatte, um es zu bezwingen, in Wirklichkeit mein Bestes... In Wirklichkeit... bis zu meinem letzten Atemzug unzerstörbare Verbindung von Sturm und Nacht mit dem Licht der Erkenntnis und dem Feuer... Im Feuer der Erkenntnis... Mein Gesicht in ihren Brüsten... Und meine Hand auf ihr. Wir lagen da, ohne uns zu bewegen. Aber unter uns bewegte sich alles. Und bewegte uns, sachte, auf und nieder und von einer Seite zur anderen. Nach Mitternacht. Nie erlebte ich solche Stille. Die Erde könnte unbewohnt sein. Hier beende ich... See mit dem Nachen, in der Nähe des Ufers geschwommen, dann den Nachen in die Strömung gestarkt und treiben lassen. Sie lag auf den Planken ausgestreckt, mit den Händen unter dem Kopf und geschlossenen Augen. Gleißende Sonne, eine leichte Brise, angenehm plätscherndes Wasser. Ich bemerkte einen Kratzer an ihrem Oberschenkel und fragte sie, wie sie dazu gekommen sei. Beim Stachelbeerpflücken, sagte sie. Ich sagte noch einmal, ich fände es hoffnungslos und verfehlt, weiterzumachen. Und sie nickte, ohne die Augen zu öffnen. Ich bat sie, mich anzuschauen, und nach einem Moment tat sie es. Aber ihre Augen waren nur Schlitze, der grellen Sonne wegen. Ich beugte mich über sie, damit sie im Schatten wären, und sie öffneten sich, ließen mich ein. Wir trieben mitten ins Schilf und blieben stecken. Wie die Rohre sich seufzend bogen unter dem Bug. Ich sank auf sie nieder, mein Gesicht in ihren Brüsten und meine Hand auf ihr. Wir lagen da, ohne uns zu bewegen. Aber unter uns bewegte sich alles. Und bewegte uns, sachte, auf und nieder und von einer Seite zur anderen. Nach Mitternacht. Nie erlebte ich so. Krabb wischt sich mit der Hand über das Gesicht, öffnet die Augen, schaudert. Kehrt ein wenig schwankend ins Licht zurück, trägt ein Mikrofon in der Hand, stellt es auf den Tisch, nimmt die alten Spulen vom Gerät, holt aus der Schublade ein leeres Band, spannt es ein, zieht einen Umschlag aus seiner Tasche, liest, was auf der Rückseite steht. Rückt das Mikrofon nah heran und beginnt mit der Aufnahme. Hörte mir soeben den albernen Idioten an, für den ich mich vor 30 Jahren hielt. Kaum zu glauben, dass ich je so blöde war. Diese Stimme. Gott sei Dank. Ist das wenigstens alles aus und vorbei. Was für Augen sie hatte. Da lag alles drin. Alles. All das. Da lag alles drin. Der ganze alte Dreckball. Alles Licht und Dunkel, alle Hungersnot und Völlerei der Jahrhunderte. Jawohl! Sich das entgehen lassen, mein Gott. Es hätte ihn von seinen Hausaufgaben ablenken können, mein Gott. Naja, vielleicht hatte er recht. Vielleicht hatte er recht. Nichts mehr zu sagen, nicht einmal Piep. Was ist schon ein Jahr heutzutage? Bitteres Wiederkäuen und steinharter Stuhl. Schwelgte im Wort Spule. Glücklichster Moment der letzten 500.000. 17 Exemplare verkauft, davon 11 zum Großhandelspreis, an öffentliche Leihbüchereien, in Übersee. Werde bekannt. Schleppte mich ein- oder zweimal hinaus, ehe der Sommer erfror. Saß schaudernd im Park, in Träumen ertrunken und brannte darauf zu enden. Keine Menschenseele? Letzte Hirngespinste? Schluss damit. Sah mir die Augen aus dem Kopf, indem ich wieder einmal Effi las. Eine Seite pro Tag. Wieder einmal unter Tränen. Effi hätte mit ihr glücklich sein können. Da oben an der Ostsee. Und die Kiefern und die Dünen. Nicht? Bah! Fanny kam ein paar Mal, klapperiges altes Hurengespenst, ich konnte nicht viel machen. War immerhin etwas besser als zwischen Daumen und Zeigefinger. Beim letzten Mal war es gar nicht so übel. Wie bringst du das nur fertig in deinem Alter, sagte sie. Ich antwortete ihr, dass ich mich mein Leben lang für sie aufgespart hatte. Ging einmal zur Vespa wie früher, als ich noch kurze Hosen trug. Der Tag ist auf der Neige, es dämmert schon ganz sacht. Die Abendschatten schleichen. Am Himmel es... Es wird Nacht. Bin eingeschlafen und vom Betstuhl gefallen. Habe mich manchmal nachts gefragt, ob ein letzter Versuch nicht vielleicht doch. Ach, sauf deine Flasche leer und leg dich in die Falle. Setz die Faselei morgen fort oder lass es dabei bleiben. Lass es dabei bleiben. Leg dich ins Dunkel, auf deine Kissen gestützt und wandere. Sei wieder in der Talschlucht am heiligen Abend, um Stechpalmen zu suchen, die mit den roten Beeren. Sei wieder auf dem Hügel an einem Sonntagmorgen, im Nebel mit der Hündin,